Kapitel 6. 14 Axiome des Tugendwahns im Deutschland der Gegenwart. In gesellschaftlichen Debatten setzt sich mit großer Regelmäßigkeit nicht die Wahrheit durch, wobei ich hier die Frage ausklammere, ob es so etwas wie eine gesellschaftliche Wahrheit überhaupt geben kann, sondern die bessere Erzählung, die von der wirksameren Werbung unterstützt wird. Gut ist eine Erzählung dann, wenn sie leicht verständlich ist, das Herz anspricht, den eigenen Wünschen entgegenkommt, Sinn vermittelt, Trost spendet und die Welt scheinbar zu einem weniger rätselhaften Ort macht. Wahrheit gehört nicht zu den notwendigen Erfolgskriterien einer gesellschaftlichen Erzählung. Wirksam ist die Werbung für eine Erzählung, sprich Propaganda, dann, wenn sie oft genug wiederholt wird und ausreichend einfach ist. Menschen glauben in erster Linie an das oft Gehörte und scheinbar Plausible, außer sie können sich aus eigenem Augenschein und eigener intellektueller Einsicht selbst ein Bild machen. Dazu fehlen den meisten allerdings die Zeit und der Antrieb. Wahrheit gehört deshalb nicht zu den Erfolgsvoraussetzungen von Propaganda. Dies gibt sogenannten gesellschaftlichen Debatten oft so etwas unerträglich Hämmerndes, Enges und Stupides, geistlose Materialschlachten, in denen Emotionen, Behauptungen und Unterstellungen hin und her fliegen. Nur Logik und Empirie können hier retten. Deren korrekte Benutzung ist aber außerhalb von Mathematik, Naturwissenschaft und Ingenieurwesen recht wenig verbreitet und ihr Einsatz eher beliebig. Gleichwohl sind die Analyse der Fakten und ihre Verbindung durch Logik die einzige Methode, gesellschaftliche Theorien zu testen und so zu einem Erkenntnisfortschritt zu kommen. Dieser allerdings wird jene nicht überzeugen, die wegen der Schönheit einer Erzählung an ihre Wahrheit glauben, sondern bei ihnen eher Wut und Zorn auslösen. Die älteste Erzählung, die uns prägt, ist die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments. Ihre Beschreibung des ursprünglichen Lebens im Paradies und der Vertreibung daraus ist an Schönheit und Einfachheit nicht zu überbieten. Der Sündenfall brachte die Schuld und das Böse in die Welt. Er verursachte alles menschliche Unglück. Der Opfertod Christi zeigte den Weg zur Erlösung auf. Durch den rechten Glauben und die daraus folgenden guten Taten können wir das Böse in der Welt besiegen und wieder einkehren in das ursprüngliche Paradies. Wenn nicht hier und heute, dann doch morgen oder übermorgen oder spätestens im Jenseits. Seit der Renaissance führten die Fortschritte in den Naturwissenschaften und später die Philosophen der Aufklärung mächtige Hiebe gegen die jüdisch-christliche Welterzählung. Um sich zu retten, zog sich die Theologie mehr und mehr ins Abstrakte zurück. Damit aber verlor die Erzählung ihre Schönheit und Einfachheit und wurde immer unattraktiver. Verbreitung und Intensität des christlichen Glaubens schwanden. Aber aus dem Schoße der Aufklärung entwickelte sich eine Kette von Ideologien, die die christliche Erzählung aus dem Jenseits ins Diesseits wendeten und sie insoweit noch viel attraktiver machten. Ihr Kern ist schnell erzählt. An die Stelle der Sünde trat die Ungleichheit, an die Stelle der Erlösung trat die Gleichheit. Das war der Grundimpuls bei Jean-Jacques Rousseau. Das trieb den Tugendterror in der Französischen Revolution. Das war der Kern der kommunistischen Ideologie. Das treibt heute so unterschiedliche Sachverhalte wie progressive Steuersysteme, Genderforschung und Integrationspolitik. Diese Feststellung ist ganz wertfrei gemeint. In allen Dimensionen ist die Betrachtung eines sozialen Phänomens unter dem Aspekt der Gleichheit völlig legitim. Die Probleme beginnen dort, wo die Grenze zum Mythos überschritten wird und die realen Zusammenhänge und Fakten aus dem Blick geraten. Ein solcher Fall war Jean-Jacques Rousseau. 1755 veröffentlichte er seine Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Damals gab es noch keine Evolutionstheorie und auch keine tragfähige anthropologische Forschung. Man nahm an, dass der Mensch mitsamt seinen Rassen seit Anbeginn der Erde physisch und geistig unverändert auf der Welt gewesen sei und sich aus einem Urzustand, den keiner kannte, von dem man aber glaubte, dass er den damals bekannten sogenannten primitiven Völkern recht ähnlich gewesen sei, ausschließlich kulturell weiterentwickelt habe. Rousseau setzt diesen Urzustand dem irdischen Paradiese gleich. Im Naturzustand, Zitat, bilden die Menschen eine robuste und fast unverwüstliche Körperbeschaffenheit aus. Die Natur macht diejenigen stark und robust, die eine gute Konstitution haben und lässt alle anderen umkommen. Zitat Ende. Familie und Aufzucht der Kinder belasteten den Menschen im Naturzustand nicht. War das Bedürfnis zur Fortpflanzung befriedigt, Zitat, so kannten sich die beiden Geschlechter nicht mehr. Und sogar das Kind bedeutete seiner Mutter nichts mehr, sobald es sie entbehren konnte. Zitat Ende. Die Menschen lebten allein und bedurften keiner politischen Ordnung. Denn es, Zitat, ist doch nicht so sanft wie der Mensch in seinem ursprünglichen Zustand, indem er von seinem natürlichen Mitgefühl davon zurückgehalten wird, selbst jemandem einen Schaden zuzufügen. Zitat Ende. Die Menschen im Naturzustand waren also, folgt man Rousseau, gesund, stark und edelmütig, sowie von den Lasten des Ehe- und Familienlebens befreit. Streit mit anderen hatten sie nicht, da sie allein lebten. Gier war ihnen fremd. Und war die Nahrung gefunden oder erlegt, so hatten sie Muße, weil sie keine verfeinerten Bedürfnisse kannten. Es war das irdische Paradies. Das große Unglück kam erst mit dem Eigentum über die Menschen, denn es zerstörte die Gleichheit des Naturzustandes und brachte die Ungleichheit. Zitat: Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Morde, wie viele Leiden und Schrecken hätte nicht derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch davor, auf diesen Betrüger zu hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und dass die Erde niemandem gehört. Zitat Ende. Rousseau bedauert, Zitat, dass die Ungleichheit, die im Naturzustand fast gleich null ist, ihre Kraft und ihr Wachstum aus der Entwicklung unserer Fähigkeiten und den Fortschritten des menschlichen Geistes bezieht und schließlich durch die Einführung des Eigentums und der Gesetze dauerhaft und rechtmäßig wird. Zitat Ende. Das Ergebnis für das menschliche Gemüt findet er schrecklich. Zitat: Ehre ohne Tugend, Vernunft ohne Weisheit und Vergnügen ohne Glückseligkeit. Es genügt mir nachgewiesen zu haben, dass dies nicht der ursprüngliche Zustand des Menschen ist, sondern dass es allein der Geist der Gesellschaft ist und die Ungleichheit, welche jene erzeugt, die unsere natürlichen Neigungen so verändern und verderben. Zitat Ende. 250 Jahre später könnte es ein Vertreter der Occupy-Bewegung nicht schöner ausgedrückt haben. Der im Naturzustand gute und glückliche Mensch wird verdorben und unglücklich gemacht durch Wettbewerb und Eigentum. Erkennbar war Rousseau dazu bereit, den menschlichen Fortschritt der Gleichheit zu opfern. Sein Fehler lag in der Utopie, dass der Mensch von Natur aus gut sei und erst durch die falsche Organisation der Gesellschaft wesenhaft verändert werde. Realistischer und menschenfreundlicher war demgegenüber die angelsächsische Staatstheorie, die von einer unveränderlichen Natur des Menschen ausging und es für die Aufgabe des Staates hielt, die Menschen voreinander zu schützen. Rousseaus Auffassung führte in Stalins Folterkeller, jene von John Locke und David Hume, zur westlichen Demokratie. Rousseaus Verdammung der Ungleichheit durch Eigentum wurde zu einer Grundidee der materialistischen Geschichtsauffassung des Marxismus. Die Unterdrückung der Frau und das Gefängnis der bürgerlichen Familie, zugleich Ausdrucksform und Instrument von Ungleichheit, seien beide die Folge des privaten Eigentums. Friedrich Engels schreibt dazu im Jahre 1884, die Monogamie entspringe aus dem Bedürfnis des Mannes, seine Reichtümer den Kindern dieses Mannes und keines anderen zu vererben. Der Übergang der Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum werde, Zitat, diese ganze Vererbungssorge auf ein Minimum reduzieren. Zitat Ende. Die Befreiung der Frau habe, Zitat, zur ersten Vorbedingung die Wiedereinführung des ganzen weiblichen Geschlechts in die öffentliche Industrie. Und dies wieder erfordert die Beseitigung der Eigenschaft der Einzelfamilie als wirtschaftlicher Einheit der Gesellschaft. Zitat Ende. 40 Jahre später greift Leo Trotzki diese Gedanken auf. Seine Apotheose des neuen Menschen im Sowjetkommunismus erinnert an Rousseaus guten Menschen im Naturzustand. Zitat: Der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner. Sein Körper wird harmonischer und seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden eine dynamische Theatralik annehmen. Zitat Ende. All dies wird erreicht durch mehr Gleichheit, indem Eigentum und Eigennutz abgeschafft werden und das traditionelle Familienleben umgebaut wird. Gerade der real existierende Sowjetkommunismus in seinen unterschiedlichen Spielarten bis hin zum Schreckensregime der Roten Khmer hat deutlich gemacht, dass der Versuch zur Herstellung von Gleichheit ab einem gewissen Punkt die Freiheit nicht unbeschädigt lässt. Dieser Spannungsbogen gilt grundsätzlich für jedes regulierend in individuelle Entscheidungsräume eingreifende gesellschaftliche Regime, also auch für Demokratien. Individuelle Freiheit und gesellschaftliche Gleichheit stehen immer in einem Spannungsverhältnis und ab einem bestimmten Punkt der Eingriffe auch zueinander im Gegensatz. Die Kampflosung der CDU-CSU im Bundestagswahlkampf 1972, Freiheit oder Sozialismus, war keine reine Polemik, sondern beschrieb auch ein reales Problem grundsätzlicher Art. Scharfsinnig und weit vorausschauend war Ende des 18. Jahrhunderts die grundsätzliche Gleichheitskritik von Antoine de Rivarol. Für ihn verwechselten die Philosophen Gleichheit mit Ähnlichkeit. Zitat: Die Menschen werden tatsächlich ähnlich, nicht aber gleich geboren. Da also die Menschen und die Rangstufen ungleich sind, dient die Ungleichheit als Grundlage der Politik. Und da die Menschen ähnlich und denselben Gebrechen unterworfen sind, dient die Ähnlichkeit als Grundlage der Menschlichkeit. Aber das Wort Gleichheit hebt gleichzeitig die Politik und die Menschlichkeit auf. Es erschüttert die Gesellschaftsordnung in ihren wesentlichen Grundlagen. Die abstrakten Begriffe, die die Philosophen dem Volk als Tauschmünze hingeworfen hatten, wurden zu Instrumenten des Sophismus und des Betrugs. Und die Ausdrücke der Philanthropie lieferten nur Waffen für Barbarei und Fanatismus. Zitat Ende. Thomas Mann wies 1939 in seinem Vortrag Das Problem der Freiheit darauf hin, dass schon Plato in seinem Buch vom Staat das im Ganzen nichts als eine sozialistische Utopie ist, die Beseitigung des persönlichen Eigentums und der Familie verlangt. Er verwies auf den frühen utopischen Sozialisten Henri de Saint-Simon und seine Lehre, die die Abschaffung des Erbrechts fordert. Das Erbrecht nämlich schaffe Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, Gute und Böse. Wenn man es beseitigt, wird dem Zufall verwehrt sein, die Produktionsmittel in die Hände der Faulen und Unfähigen zu spielen. Zitat: Jedem nach seinen Fähigkeiten, jeder Fähigkeit nach ihren Werken. Das ist die Formel der Gerechtigkeit. Und der junge Sozialismus von 1830 ist überzeugt, dass sie dem ursprünglichen Willen Gottes entspricht. Zitat Ende. Thomas Mann brachte den darin liegenden Konflikt vor 75 Jahren in noch heute gültigen Sätzen auf den Punkt, blieb dabei selbst neutral, wies aber deutlich darauf hin, dass Freiheit und Gleichheit einander ausschließen. Zitat: Der Gegensatz von Demokratie und Sozialismus ist der von Freiheit und Gleichheit. Freiheit ist die Forderung des Individuums, Gleichheit aber eine gesellschaftliche Forderung. Und gesellschaftliche Gleichheit schränkt selbstverständlich die Freiheit des Individuums ein. Zitat Ende. Friedrich von Hayek bezog hierzu schon 1944, ein Jahr vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ganz klar Stellung, als er schrieb, dass in den demokratischen Ländern eine Mehrheit der Bürger glaubt, dass Sozialismus und Freiheit miteinander zu vereinbaren seien, wo es sich doch um eine Utopie vergangener Generationen handelt. Zitat: Nach ihm, dem Sozialismus, zu streben, bringt vielmehr etwas völlig anderes hervor, nämlich die Zerstörung der Freiheit. Wie zu Recht gesagt worden ist, was den Staat stets zu einer Hölle auf Erden gemacht hat, ist gerade, dass die Menschheit immer versucht, aus ihm ihren Himmel zu machen. Zitat Ende. Und er fegte auch gleich den Vorhalt vom Tisch, dass der freie Wettbewerb den Sozialstaat unmöglich mache. So sei es, Zitat, vollkommen vereinbar mit der Aufrechterhaltung von Wettbewerb, die Arbeitszeit zu begrenzen, bestimmte Gesundheitsvorschriften zu erlassen und eine Sozialfürsorge bereitzustellen. Zitat Ende. Auch Vorschriften zur Erhaltung der Umwelt und zur Bekämpfung von Monopolen befürwortete er. Aber Planwirtschaft und Wettbewerb könnten, Zitat, nur als Planung zum Zweck des Wettbewerbs kombiniert werden, nicht aber als Planung gegen den Wettbewerb. Zitat Ende. Bemerkenswert ist die späte Einlassung des Philosophen Max Horkheimer. Er hatte Anfang der 30er Jahre die marxistisch orientierte Frankfurter Schule begründet, deren Lehren großen Einfluss auf das Denken der sogenannten 68er-Generation hatten. Gegen Ende seines Lebens schien er aber eher Hayek zuzustimmen. 1970 sagte er im Alter von 75 Jahren in einem Interview, dass die Entfaltung des Menschen mit der Konkurrenz, also dem wichtigsten Element der liberalistischen Wirtschaft, zusammenhängt. Durch den Wettbewerb im Wirtschaftlichen ist auch der Geist gefördert worden. Der Gedanke, es fördere den freien Menschen, wenn es in der Gesellschaft keine Konkurrenz mehr gäbe, scheint mir ein optimistischer Irrtum zu sein. Er wies darauf hin, dass Gerechtigkeit und Freiheit dialektische Begriffe sind. Je mehr Gerechtigkeit es gibt, desto weniger Freiheit resultiert daraus. Zitat: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wunderbar. Aber wenn Sie die Gleichheit erhalten wollen, dann müssen Sie die Freiheit einschränken. Und wenn Sie den Menschen die Freiheit lassen wollen, dann gibt es keine Gleichheit. Zitat Ende. Damit lag Max Horkheimer in seinen späten Jahren recht nahe bei Alexis de Tocqueville, der 1848 schrieb: Die Demokratie dehnt die Sphäre der individuellen Freiheit aus. Sie erkenne jedem Einzelnen seinen Eigenwert zu, während der Sozialismus jeden Einzelnen zu einem Funktionär der Gesellschaft degradiere. Zitat: Demokratie und Sozialismus haben nur ein einziges Wort miteinander gemeinsam: die Gleichheit. Aber man betrachte den Unterschied. Während die Demokratie die Gleichheit in der Freiheit sucht, sucht der Sozialismus sie im Zwang und in der Knechtung. Zitat Ende. Diese Prophezeiung Tocquevilles, aufgeschrieben 70 Jahre vor der russischen Oktoberrevolution, erwies sich als zutreffend, ebenso die Analyse Hayeks, dass der planwirtschaftliche Sozialismus zum Untergang bestimmt sei. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus in allen seinen Spielarten schien die Diskussion um die richtige Wirtschaftsordnung beendet. Dies führte zu einer Aufspaltung der Diskussion um Freiheit und Gleichheit. Bezogen auf die Wirtschaftsordnung gibt es nur noch wenige Stimmen, die glauben, dass es für Wohlstand und Wachstum in einer Demokratie eine tragfähige Alternative zur Marktwirtschaft mit Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt. Zwar produziert jede Wirtschaftskrise neue Stimmen, die die Überwindung des Kapitalismus fordern, aber mangels Alternative finden sie kein nachhaltiges Gehör. Anders ist dies bei nahezu allen anderen Themen, die den Gang der Gesellschaft bestimmen. Hier beherrscht das Postulat der Gleichheit in jedweder Form umso unbeschränkter die gesellschaftliche Debatte und findet zähneknirschend allenfalls in sogenannten wirtschaftlichen Sachzwängen seine Grenze. Als moderner Erlösermythos, der auf die Wirklichkeit und ihre Gesetzlichkeiten nur unwillig oder gar nicht Rücksicht nimmt, ist die Idee der Gleichheit stärker denn je. Sie ist freilich durch den Untergang des Marxismus sowohl als Wirtschaftstheorie wie als historisches Welterklärungsmodell ihrer wissenschaftlichen Fundierung beraubt und erneut auf moralische Kategorien zurückgeworfen. Die Intensität der Gleichheitsideologie ist aber nicht erklärbar ohne ihre marxistischen Wurzeln. Wo immer man hinschaut, sieht man die Utopien von Marx, Engels oder Trotzki zu Werke gehen, obwohl sie längst ihrer wissenschaftlichen Grundlagen beraubt sind und Teile der Menschheit ins größte anzunehmende Unglück gestürzt haben. Das ist ideengeschichtlich interessant. Ein Teil des Furors in Gleichheitsfragen entspringt der umgeleiteten Energie des seiner Wurzeln und Ziele beraubten marxistischen Denkens. Alexander Grau schreibt dazu: Da Hypermoralisten in dem Bewusstsein leben, das Gute an sich zu vertreten, sind etwaige Kritiker gnadenlos zum Abschuss freigegeben und werden je nachdem als neoliberal, kapitalistisch, militaristisch, sexistisch oder zumindest als verantwortungslos gebrandmarkt. Und wenn all das nicht hilft, kann man ja immer noch versuchen, ihr Gedankengut als rechts zu entlarven. Die Legitimität der Gleichheitsfrage bleibt davon unberührt. Ihre Ideologisierung ist das Problem. Ich habe 14 Felder ausgemacht, bei denen diese Entwicklung in Deutschland besonders virulent ist. Die Abgrenzung ist pragmatisch. Man hätte sie auch anders treffen können. Teilweise überlappen sich die Felder. Es gibt überraschende Querbeziehungen, aber auch überraschende Widersprüche zwischen den Gleichheitspostulaten auf unterschiedlichen Feldern. Bei jedem der folgenden Abschnitte formuliere ich zunächst knapp, aber hoffentlich ausreichend präzise und weitgehend unpolemisch das Gleichheitspostulat und konfrontiere anschließend das Gleichheitspostulat mit der sperrigen Wirklichkeit. Fast unnötig ist es zu betonen, dass der jeweilige Text zum Postulat nicht meine Meinung wiedergibt, sondern jene Position, mit der ich mich kritisch auseinandersetze. Ich fand aber, es diene der Klarheit, wenn ich die Meinung, die ich als Autor bekämpfe, zunächst möglichst prägnant formuliere. Das ist fair gegenüber der kritisierten Meinung und das Problem tritt damit umso deutlicher hervor. Jedes dieser Axiome enthält selbstverständlich richtige Impulse und Elemente von Wahrheit. Übertreibung, Vereinseitigung und Absolutsetzung sind das Problem und leider vielfach auch die Regel. Im Meinungskampf haben die Axiome des Gleichheitswahns eine doppelte Funktion. Sie wirken psychologisch entlastend. Man muss sich mit unangenehmen, der Ideologie widersprechenden Sachverhalten nicht auseinandersetzen. Sie haben eine Zensur- und Machtfunktion. Jene, die das im Axiom niedergelegte Glaubensbekenntnis nicht teilen, kann man gleich moralisch und politisch in die Ecke stellen. Soweit die Postulate den Bereich der Satire zu streifen scheinen, ist dies meiner Bemühung um Klarheit und Genauigkeit geschuldet.